Не знаю, как вам. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ой, мне нравится быть детём Божьим. Aber es gefällt mir so sehr, ein Kind Gottes zu sein. Мне нравится, когда он меня обнимает. Es gefällt mir so sehr, wenn er mich umarmt. Okay, спасибо тебе, Господь. Vielen Dank, dir, Herr. Он так благ. Er ist so gut. И он так любит. Er liebt uns so sehr. Во всякое время. Egal zu welcher Zeit. Хорошо тебе, плохо тебе. Ob es dir gut geht oder mal schlecht. Бог не меняется. Der Herr verändert sich nicht. Er liebt тебя. Und er liebt dich. Аминь. Amen. Спасибо, Господь. Vielen Dank, Herr. И наш Господь, он царствует. Und der, unser Herr regiert. Ты и я созданы для небес. Du und ich, wir sind für den Himmel geschaffen. Созданы для его присутствия. Wir sind geschaffen für seine Gegenwart. И наша серия, она заканчивается. Unsere Serie geht zu Ende. Созданы для небес. Geschaffen für den Himmel. И сегодня моя тема. Und heute heißt mein Thema. Создан для общения. Geschaffen für die Gemeinschaft. Mm-hmm. Мы прочитаем Ефесянам 2 глава с 4 по 6 стих. Wir lesen gleich Epheser 2, 4 bis 6. Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ты и я созданы для небес. Du und ich, wir sind für den Himmel geschaffen. Для его присутствия. Für seine Gegenwart. Бог создал Адама в Едеме. Der Herr hat den Adam in Eden geschaffen. Чтобы общаться с ним. Damit er mit ihm Gemeinschaft haben kann. Но грехопадение разрушило это общение. Aber durch Sündenfall ist diese Unterhaltung auseinandergegangen. Но Иисус. Aber Jesus. Сделал снова это возможным. Hat das alles möglich gemacht. Он примирил нас с небесным Отцом. Er hat uns mit dem himmlischen Vater versöhnt. И Дух Святой сделал возможным. Und der Heilige Geist hat es auch möglich gemacht, чтобы мы снова были близко к Богу, dass wir wieder Gott näher kommen können, чтобы мы снова могли с ним общаться, dass wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben können. И вот мы читаем в книге Исхода 19 главе 5-8 стих. Und wir lesen auch aus 2. Mose 19, 5 bis 8. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним!» И донес Моисей слова народа Господу. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes. Bis 8. Acht, небес, а, 5 и 8, 5 и 8. Okay. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. И вот смотрите, Бог вел свой народ в землю, которую он им обещал. Schaut, der Herr hat sein Volk in das verheißene Land geführt. Он вывел их из Египта. Er hat sie aus Ägypten rausgeführt. И вот они все еще вот в этой эйфории. Und sie sind immer noch in dieser Euphorie. Господь был явился им в столпе огненном и облачном. Also Gott hat sich in Wolkensäule und Feuersäule gezeigt. Разошедшиеся волны Красного моря. Also die Wellen des Roten Meers hat geteilt. Они прошли прямо посреди моря. Und die sind durch das Meer durchgegangen. Фараон и целая армия погибли там. Und der Pharaon mit seinem Heer ist umgekommen dort. Потом вода из скалы. Und dann das Wasser aus dem Felsen. И многие другие чудеса. Und alle anderen Wunder. Господь поборол все, победил всех их врагов. Der Herr hat alle seine Feinde besiegt. Und die haben ihm gesungen. Наш Бог великий. Unser Gott ist groß. Он победил всех врагов. Er hat alle Feinde besiegt. Oh, они так радовались. Und die haben sich so gefreut. Они почувствовали себя особыми. Und sie haben sich als besonders erspürt. И вот Бог привел их к горе Синай. Und der Herr hat sie zu dem Berg Sinai geführt. Он хотел заключить с ними завет. Er wollte mit ihnen einen Bund schließen. И они все кричали: «Все, что Господь нам повелит, то сделаем». Und sie haben alle rausgeschrien: «Alles, was er uns befehlen wird, das werden wir tun». Вы знаете, в эйфории очень легко давать обещания. Wisst ihr, in einer Euphorie ist es sehr leicht, eine Zusage zu geben. Но Господь, Он верит нашим словам. Aber der Herr glaubt unseren Worten. И вот смотрите, давай посмотрим, что будет было дальше. Schauen wir jetzt, was weiter geschah. В следующей главе, 20, с 18 по 20 стих мы читаем. 2 Mose 20, 18 bis 20. И весь народ видел громы, пламя, звук трубный, гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. Und es sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. И вот Господь явился им в виде страшного огня и таким громогласным голосом проговорил к ним. Und der Herr zeigte sich im Feuer, in einem gefährlichen Feuer und hat auch wie Donner klang seine Stimme. Это было настолько жутко для них. Es war so furchteinregend für sie, einflößend für sie. Что они испугались. Dass sie Angst gehabt haben. Оказывается, Господь может не только им дорогу освещать ночью. Also es hat sich herausgestellt, dass der Herr ihnen nicht nur den Weg nachts beleuchten kann. Он не только от врагов может их защищать. Er kann sie nicht nur vor Feinden retten. Они вдруг поняли, что он Бог. Sie haben auf einmal verstanden, dass er Gott ist. Что он Бог. Dass er Gott ist. И вот они стоят лицом к лицу к нему. Und so stehen sie Angesicht zu Angesicht zu ihm. И они испугались. Und sie hatten Angst gehabt. Почему они испугались? Warum hatten sie Angst? Они испугались, просили Моисея, пусть вот ты иди говори, будешь нам передавать Божьи слова. Sie hatten Angst und sie haben gesagt, Mose, geh du zu ihm und dann wirst du die Worte vom Herrn in uns übermitteln. Господь хотел лично с ними говорить. Der Herr wollte aber persönlich zu ihnen sprechen. Он хотел обратиться к ним. Er wollte sich an sie wenden. Дать им 10 заповедей. Er wollte ihnen die 10 Gebote geben. Но народ испугался. Aber dieses Volk hatte Angst gehabt. И не захотели говорить с ним напрямую. Und sie wollten nicht direkt mit ihm Gemeinschaft haben. Бог хотел, чтобы народ его запомнил его голос. Gott möchte, dass sein Volk sich an seine Stimme erinnert. Чтобы они знали его голос. Dass sie seine Stimme kennen. Чтобы потом, когда, если они будут впадать в какие-то искушения. Also wenn sie dann in der Zeit, wo sie in irgendeine Versuchung verfallen werden. Тогда, чтобы они вспомнили. Dass sie sich an diese Stimme erinnern können. Божью славу. Also die Herrlichkeit vom его Herrn. Его величие. Größe vom Herrn. И снова возвратились к нему. Und dass sie wieder zurückkehren zu ihm. Господь желал, der Herr wollte, чтобы каждый из них лично узнал его. Dass jeder von ihnen persönlich Gott kennenlernt. Чтобы у них была молитвенная комната, так сказать. Dass sie auch dieses Gebetszimmer haben. Куда они могли бы приходить и изливать свое сердце перед ним. Wo sie immer reingehen können, um ihr Herz vor ihm auszuschütten. Он мог бы открывать им свои мечты. Und Gott kann ihnen seine Wünsche offenbaren. Но они не захотели. Aber die wollten es nicht. Я думаю, вот то, что мы читаем в Библии, also ich denke, was wir in der Bibel lesen, вот всю эту историю, also die ganze Geschichte, хотя она полна чудес, sie ist eigentlich voller Wunder. Я думаю, что это далеко не то, что Бог планировал. Und ich denke, das ist von Weitem entfernt, das, was Gott vorgesehen hat. Что было гораздо-гораздо больше, что Бог хотел им дать. Ich denke, es war viel mehr, was Gott ihnen geben wollte. Но они испугались и не захотели. Aber sie hatten Angst bekommen und wollten es nicht. Ну, конечно, они испугались. Na, natürlich hatten sie Angst. Ну, кто бы не испугался, да? Wer hätte keine Angst? Все бы испугались. Jeder hätte Angst. Они не ожидали такого могущества. Und sie haben so eine Macht nicht erwartet. И они оказались не готовыми строить отношения с Богом. Und sie waren nicht vorbereitet, die Beziehung mit ihm aufzubauen. Хотя это лежало в их решении, в их желании. Das lag in ihren Wünschen und in ihren Entscheidungen. Бог все сделал для того, чтобы приблизиться к ним. Der Herr hat alles vollbracht, damit er sich ihnen nähern kann. Смотрите, им нравилось, что Бог заботится о них. Es hat ihnen gefallen, dass Gott sich um sie kümmert. Им нравилось, что Бог их защищает. Es hat ihnen gefallen, dass Gott sie schützt. Но отношения, они всегда подразумевают ответственность, Aber правда? Die Beziehung, die ruft immer die Verantwortung hervor. Это всегда жертвенность, это всегда посвящение. Das ist immer Opferbereitschaft und auch Hingabe. Но они были настолько приземленными. Aber die waren so zu der Erde angezogen. Они вообще не помышляли даже о небесном. Die haben nicht über den himmlischen nachgedacht. Они даже не поняли, что Бог хотел им дать. Die haben auch nicht verstanden, was der Herr ihnen alles geben wollte. Они вырвались из этого Египта. Die sind rausgekommen aus Ägypten. Но они не готовы были принять то, что Бог им хочет дать. Aber sie waren nicht bereit, das anzunehmen, was der Herr ihnen geben wollte. Это было просто выше их разума. Das war einfach irgendwie, das hat ihren Verstand übersteigt. Выше их всяких желаний и мечты. Das hat ihre Wünsche, Träume übersteigt. Поэтому не бойся мечтать. Deswegen hab keine Angst zu träumen. Пусть Божьи мечты наполнят твою жизнь. Die Träume des Herrn sollen dein Leben erfüllen. Это не слишком высоко. Das ist auch nicht zu hoch. Okay. Нет ничего более важного и вдохновляющего, чем слышать голос Божий в своей жизни. Es gibt auch nichts Wichtigeres, nichts Motivierendes, als Gottes Stimme zu hören. И если бы народ захотел услышать его, wenn der Herr es gewollt hätte, ihn zu hören, они бы это приняли, то, что Бог хотел им дать. Dann hätten sie das auch angenommen, was der Herr ihnen geben wollte. Знаете, Господь всегда хотел иметь личные отношения со своим народом. Wisst ihr, der Herr wollte schon immer also die enge Beziehung und direkte Beziehung zu den Kindern haben. С тобой и со мной. Mit dir und mit mir. Он хочет говорить напрямую. Er möchte direkt zu uns sprechen. В любом месте. Egal in welchem Ort. Неважно, где ты. Egal wo du dich befindest. Ты можешь призвать имя Господа. Du kannst den Namen des Herrn anrufen. И он слышит тебя. Und er hört dich auch. И он слышит тебя. Und er hört dich auch. Вы знаете, во времена Моисея. Wisst ihr, in der Zeit von Mose. Человек не всегда мог напрямую обратиться к Господу. Der Mensch konnte nicht immer sich direkt an den Herrn wenden. Вот люди видели облачный и огненный столб. Also die Menschen haben die Feuer und die Wolkensäule gesehen. И они знали, да, Господь здесь, Господь с нами. Und sie wussten gleich, ja, der Herr ist jetzt bei uns. Но сейчас, aber jetzt, благодаря Иисусу и Духу Святому, dank des Heiligen Geistes und dem Jesus, Господь стал так близко. Der Herr ist so nah zu uns так jetzt. Так близко к тебе. Der Herr ist jetzt so nah zu тебе. Dir. Zu dir. Дух Святой даже в твое сердце вошел. Und der Heilige Geist ging sogar in dein Herz hinein. Внутрь тебя. In dich hinein. Куда еще ближе? Wo kann man noch näher kommen? Он просто, знаете, обрушил свою любовь на тебя. Er hat all seine Liebe auf dich ausgegossen. Поэтому, если у тебя есть уши, слушай. Deswegen, wenn du Ohren hast, dann höre Господь zu. Хочет говорить тебе. Der Herr möchte zu dir sprechen. И Господь желает, und er möchte auch, чтобы мы искали его лица, dass wir nach seinem Angesicht suchen. Лично. Persönlich. Без посредника. Ohne irgendwelchen Vermittler. Если ты будешь искать его лица, wenn du nach seinem Angesicht suchst, тогда у тебя выработается вот эта потребность. Wirst du auch dieses Bedürfnis in dir spüren. Потребность быть его присутствием. Das Bedürfnis nach seiner Gegenwart. Ты будешь искать вот этот уголок. Du wirst nach so einer kleinen Ecke suchen. Знаете, кто-то ищет уголок и ждет, не дождется паузы, пока покурить, да? Also jemand sucht nach so einer Ecke, wo er rauchen kann. И ждет, пока эта пауза наконец und будет. Er wartet auf die Pause. А ты будешь ждать, о, когда же будет эта пауза, я смогу пообщаться с Господом. Du wirst nach dieser Pause warten, damit du dich mit dem Herrn unterhalten kannst. Это вот как свежий, знаете, душ свежий принял в жару. Das ist wie diese Frische, wenn man im Sommer in heißen Tagen Dusche hat. И тебе будет легко. Und es wird dir leicht fallen. Легко. Und du wirst Leichtigkeit spüren. Вот, когда, вот, знаете, когда приезжаешь к кому-нибудь в гости первый раз, wisst ihr, wenn man irgendwo zum ersten Mal im Besuch ist, ну, тебе... Ты можешь попасть на такую экскурсию по дому. Also so eine Durchführung kannst du erleben bei irgendwo zu jemandem говорят, zu Hause. Тебе говорят, вот здесь у нас гостевая комната. Also die sagen dir dann, die führen dich durch und sagen, hier haben wir das Wohnzimmer. Вот здесь бюро, вот здесь кухня. Hier haben wir das Büro, hier ist die Küche. А вот здесь моя молитвенная комната. Und hier ist mein Gebetszimmer. Это классно, когда у тебя есть молитвенная комната. Das ist toll, wenn du ein Gebetszimmer hast. Или когда у тебя есть молитвенный алтарь. Oder wenn du ein Gebetsaltar hast. Может быть, это просто какой-то пятачок между тумбочкой и кроватью. Vielleicht ist so ein kleines Plätzchen, also zwischen Sofa und den kleinen Schrank. Ну, знаете, Господу не нужен комфорт, чтобы прийти к тебе. Aber der Herr braucht keinen Komfort, um zu dir zu kommen. Mm-hmm. Это нам, наверное, комфорт нужен. Also ich denke, wir brauchen eher den Но Господь, Komfort. Он просто приходит. Aber der Herr kommt einfach so. И вот, если ты хочешь часто бывать на территории Божьего Царства, wenn du so oft wie möglich auf dem Territorium des Gottesreiches тебе sein нужен этот молитвенный алтарь. Brauchst du dieses Gebetsaltar? Ты можешь быть христианином. Du kannst ein Christ sein. Ты можешь верить Бога. Du kannst an Gott glauben. Ты можешь любить церковь. Du kannst die Gemeinde lieben. Ты можешь жертвовать. Du kannst auch Opfer tun. Ты можешь даже служить Богу. Du kannst auch Gott dienen. Но если у тебя нет молитвенного алтаря, aber wenn du kein Gebetsaltar hast, где ты встречаешься с Господом, und du Gott begegnest, тогда это все такое сухое. Dann ist alles so trocken. Оно не вдохновляет. Und das inspiriert dich nicht. Господь усыновил нас. Der Herr hat uns adoptiert. И он сделал нас своими наследниками. Er hat uns auch zu seinen Erbe gemacht. И вот чтобы войти в наше призвание, войти в его наследство. Damit wir in diese Berufung eingehen können oder in diese Erbschaft. Нам нужно его водительство. Brauchen wir seine Führung. И вот мы видим в Евангелиях, und wir sehen auch aus den Evangelien, что Иисус, он часто уединялся в молитве. Dass Jesus sich immer zurückgezogen hat zum Gebet. Особенно когда ему предстояло что-то важное. Vor allem vor solchen Dingen, wenn was Wichtiges erledigen musste. Или ему нужно было принять какое-то важное решение. Oder er musste eine wichtige Entscheidung treffen. Он куда-то уходил, hat er sich zurückgezogen и молился. Und hat gebetet. Вот, например, когда ему нужно было 12 учеников избрать. Zum Beispiel in der Zeit, wo er 12 Jünger auserwählen wollte. Они же должны были его дело продолжить. Sie sollten ja sein Werk fortsetzen. Ответственное решение, правда? Das ist eine sehr wichtige Entscheidung, nicht wahr? И вот Иисус молился. Und Jesus betet. И пока он не узнавал мнение своего небесного Отца и Духа Святого, он не принимал решения. Solange er die Meinung des Vaters nicht eingeholt hat über seine Entscheidung, hat er auch keine Entscheidung getroffen. Иисус молился до тех пор, пока он не получал ответ. Jesus hat so lange gebetet, bis er eine Antwort bekommen hat. Поэтому, если ты хочешь угодить Богу, deswegen, wenn du Gott recht tun möchtest, тогда тебе нужно его водительство в жизни. Brauchst du seine Führung in deinem Leben. Конечно, он любит тебя и так. Natürlich liebt er dich auch so. Но если ты хочешь угодить ему, aber wenn du ihm wohlgefallen möchtest, если ты хочешь сделать ему приятное, wenn du ihm was Schönes machen möchtest, тогда тебе нужно его водительство, нужно общение с ним. Dann brauchst du die Gemeinschaft mit ihm und seine Führung. Как получить Божье водительство, если ты не знаешь его голоса? Wie bekommst du die Führung von ihm, wenn du seine Stimme nicht kennst? А как узнать его голос, если не общаться? Und wie kannst du seine Stimme erkennen, wenn du mit ihm keine Gemeinschaft logisch, pflegst? Логично, правда? Also, das ist schon logisch, когда, oder? Когда тебе звонит кто-то из твоих близких? Wenn du von jemandem angerufen wirst, den du kennst? Ну, ты просто узнаешь по голосу, правда? Also, du erkennst gleich seine Stimme. Да. И вот по мере того, как мы будем учиться слушать Господа, je mehr wir lernen, Gottes Stimme zu hören, слушать нашего небесного Отца, die Stimme unseres himmlischen Vaters zu hören, через общение, durch die Gemeinschaft, через чтение Библии, durch das Bibellesen, через поклонение, durch die Anbetung. Знаете, наша способность будет все больше и больше развиваться в том, чтобы узнавать его голос. Unsere Fähigkeit wird umso mehr zunehmen, dass wir auch Gottes Stimme lernen zu erkennen. И со временем тебе будет легко его узнавать, легко его слышать. Und mit der Zeit wird es dir leicht fallen, seine Stimme zu erkennen und zu kennen. Вот некоторые люди думают: «О, если я буду постоянно служить Богу». Einige Menschen denken: «О, wenn ich jetzt die ganze Zeit Gott diene, я буду делать то и это, что-то стараться там суетиться, двигаться». Werde ich dies und jenes tun, ich werde mich abmühen, etwas zu machen. «О, тогда я понравлюсь Богу». Dann werde ich Gott doch gefallen. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Aber weißt du, was ich dir sagen möchte? Господь не хочет, чтобы мы были как загнанные лошади. Der Herr möchte nicht, dass wir so abgemühte Pferde sind. Потому что если мы будем что-то делать без него, wenn wir irgendwas ohne ihn tun, то мы устанем. Dann werden wir müde werden. Мы устанем. Wir werden müde werden. Если что-то ты делаешь, служишь Богу, делай это вместе с ним. Wenn du dienst, dann mach es doch mit dem Herrn. Господь желает, чтобы мы в первую очередь искали его. Und der Herr möchte, dass wir als allererstes nach ihm suchen. Чтобы мы в его присутствии наполнялись любовью. Dass wir uns in seine Gegenwart mit Liebe erfüllen lassen. Получали его силу. Dass wir seine Kraft bekommen. Кто-то понимает, о чем я говорю? Versteht mich jemand, worüber ich jetzt gerade spreche? Я не просто вот красиво, но так слаженно так звучит, да? Ja, es hört sich so gut an. Я не просто красиво сейчас говорю. Aber das sind nicht nur schöne Worte. Я сама это на практике испытывала. Also ich kann das selber praktizieren. И я знаю, что без этого всего просто невозможно выдержать такой темп. Ohne all das kann man dieses Tempo nicht gerecht werden. Ты просто устанешь. Du wirst einfach müde werden. Но когда ты приходишь в его присутствие. Aber wenn du in seine Gegenwart eingehst. Ты не чувствуешь себя супергероем или каким-то супердуховным. Also fühlst dich nicht als Superhero oder stark. Ты просто поднимаешь свои руки. Du hebst nur deine Hände hoch. И вот искренне, как ты есть. Und so wie du bist. Призываешь имя Отца. Rufst den Namen des Herrn. И беседуешь с ним. Und dann hast du die Gemeinschaft mit ihm. Его присутствие, оно исцеляет тебя. Und seine Gegenwart heilt dich. Я расскажу одну историю. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Один мальчик, маленький мальчик играл в песочнице. Ein kleiner Junge hat mal in einem Sandkasten gespielt. И он там построил там всякие дорожки, башенки строил. Er hat dort Türmchen und irgendwelche Wege gebaut. Такие магистрали там машинками ездил. Und mit Autos ist er so rumgefahren. И он так увлекся. Und er war so begeistert davon. И вдруг посреди этой песочницы. Und auf einmal Mitte, also in der Mitte von diesem Sandkasten. Прямо посреди его автобана. Also in der Mitte von seinem Autobahn. Он увидел большой камень. Hat er einen großen Stein gesehen. Но он пытался его сдвинуть. Und hat versucht, ihn zur Seite zu schieben. Хотел его поднять. Er wollte ihn so abheben. Он его пихал, толкал. Er hat sie wirklich hin und her geschoben. Но ничего не получалось. Aber nichts dergleichen passierte. И он такой разочарованный взял и разревелся. Und dann war so enttäuscht und dann hat er angefangen loszuheulen. Его папа наблюдал из окна. Und der Vater hat ihn aus dem Fenster hinaus beobachtet. И когда он увидел, что мальчик плачет, und als ihn gesehen hat, dass weint, он вышел и говорит: «Сынок, ist rausgekommen, hat gesagt, Söhnchen, почему ты не использовал все силы, которые есть у тебя?» Warum hast nicht alle Kraft eingesetzt, die du hast? Он говорит: «Ну, папа, aber Papa, я использовал все свои силы. Ich habe doch alle meine Kräfte eingesetzt.» Папа говорит: «Нет, сынок. Nein, mein Sohn. Ты не использовал все свои силы. Du hast nicht alle deine Kräfte eingesetzt, которые есть у тебя. Die du hattest. Ты не позвал меня. Du hast mich nicht dazu gerufen. Und Papa подошел, взял камень. Und der Papa ist dahin gegangen und hat den Stein hochgehoben. И выбросил. Und hat ihn weggeworfen. Знаете, у нас иногда в жизни тоже бывают камни. Wisst ihr, bei uns im Leben gibt's auch Steine, которые мы не можем поднять. Die wir nicht abheben können. И мы пыхтим, что-то толкаем, что-то суетимся, пытаемся сдвинуть этот камень. Und wir sind so hektisch und dann mühen wir uns nur ab und versuchen den Stein hochzuheben. И потом, когда мы уже устали, мы начинаем: «Отец!» Und dann, wenn wir müde geworden sind, dann heulen wir los: «О, Vater!» Да. Почему бы сразу не использовать все силы и возможности, которые Бог тебе дал? Warum kannst du nicht alle Kräfte und Möglichkeiten einsetzen, die du von Gott bekommen hast? Позови своего небесного папу. Rufe deinen himmlischen Vater zu der Sache. Он уберет этот камень. Ein und dann wird diesen Stein wegschieben. Вы знаете, молитва – это общение. Das Gebet ist die Gemeinschaft. Общение с Господом. Die Gemeinschaft mit dem Herrn. Общение, оно подразумевает двустороннее общение, да? Und die Gemeinschaft verläuft immer beidseitig. Это обмен информацией. Gegenseitig, das ist immer ein Informationsaustausch. Это обмен эмоциями. Das ist Emotionenaustausch. В конце концов, это восполнение потребностей друг друга. Und auch die Bedürfnisse voneinander stillen. И Бог создал нас для общения. Und der Herr hat uns auch für die Gemeinschaft erschaffen. И Он жаждет говорить с нами. Und er möchte zu uns sprechen. Он жаждет говорить с тобой. Er möchte, sehnt sich danach, mit uns zu sprechen. Как вы думаете, часто ли Бог говорит к нам? Was denkt ihr, wie oft spricht Gott zu uns? Ну, я его как-то не часто слышу. Aber да, ich höre ihn doch nicht so oft, sagt ihr. Und, может быть, Бог прячется? Aber vielleicht versteckt sich der Herr. Знаете, Бог хочет открыться всем людям. Aber wisst ihr, der Herr wird sich allen Menschen offenbaren. Он хочет, чтобы все узнали его. Er möchte, dass ihn jeder erkennt. Потому что когда человек узнает Бога, weil wenn der Mensch den Herrn erkennt, когда он прилепится к Богу, wenn er sich an den Herrn klammert, тогда он станет похожим на него. Dann wird dieser Mensch dem Herrn ähnlich. Вот давайте зададим себе несколько вопросов. Und lass uns ein paar Fragen stellen. Когда я молюсь, wenn ich bete, где находится Бог по отношению ко мне? Wo ist der Herr in Bezug zu mir? Когда я с ним общаюсь? Wenn ich die Gemeinschaft mit ihm habe. Может быть, там, в какой-то вселенной, далеко. Vielleicht irgendwo im ganzen Universum, weit weg. Может быть, вот за облаками где-то. Vielleicht hinter den Wolken irgendwo. Может быть, он рядом. Vielleicht ist er in deiner Nähe. Вот просто проверь себя, да? Also überprüfe dich selbst. Дальше. Куда обращен мой взор во время молитвы? Das zweite, wo ist mein Blick hingerichtet während des Gebets? То есть, на какую волну настроено мое сердце? Auf welche Welle ist mein Herz eingestimmt? Что я ожидаю? Was erwarte ich? Может быть, вообще ничего не ожидаю? Vielleicht erwarte ich gar nichts. Что я ожидаю от молитвы? Was erwarte ich eigentlich von einem Gebet? Что именно во мне общается с Богом? Und was genau unterhält sich in mir mit dem Herrn? Ну, может быть, эмоции моя, душа моя общается. Oder wer genau, also vielleicht die Seele, Emotionen. Может быть, дух общается с ним. Vielleicht der Geist unterhält sich, hat Gemeinschaft. Может быть, даже эго мое общается. Vielleicht mein Ego unterhält sich mit ihm. Знаете, есть даже такой момент, когда верующий человек начинает диктовать Богу свою волю. Бог сделает так, так и так и так. Manchmal fängt ein Gläubiger dem Herrn zu diktieren, ja, du sollst jetzt so und so machen. Когда ты молишься Богу, aber wenn du zu Gott betest, готов ли ты принять Его волю? Bist du bereit, seinen Willen anzunehmen? Okay. Знаете, что научные исследования показали? Also wisst ihr, die wissenschaftlichen Forschungen haben gezeigt, что человек слышит и воспринимает только что, то, что хочет слышать. Dass, der Mensch nimmt das wahr oder hört nur das heraus, was hören möchte. Mm-hmm. Вот иногда очень интересно, очень полезно пересматривать свои ценности. Also oft ist es nützlich, dass wir unsere Werte überprüfen. Ну, жизнь такая интенсивная. Also das Leben ist so intensiv. Она как бы затягивает нас. Also das zieht uns irgendwie runter. Нам нужно всегда иметь перед собой Господа. Aber wir sollen immer vor den Augen den Herrn haben. Чтобы всегда наш взор был устремлен на Него. Damit unser Blick immer auf ihn hingerichtet ist. Вот когда мы чрезмерно увлекаемся ценностями этого мира, wenn wir im Üben, also im, also zu viel von diesen Werten der Welt leben, то мы не можем его слышать. Dann können wir ihn nicht hören. Мы не можем его слышать. Wir können ihn nicht hören. Мы перестаем замечать его дары. Wir hören auf, seine Gaben zu merken, zu sehen. Перестаем замечать его чудеса в нашей жизни. Wir hören auf, seine Wunder in unserem Leben zu sehen. Помните, мы говорили о том, как стать счастливым. Damals haben wir ja gesprochen, wie man glücklich wird. Поэтому, когда ты на Господа смотришь, aber wenn du den Herrn anschaust, когда ты видишь вот эти маленькие вещи в твоей жизни, wenn du diese kleinen Dinge in deinem Leben bemerkst, ты благодарен ему, du bist dankbar ihm gegenüber, твое сердце всегда готово принимать und dein Herz ist immer bereit, etwas von ihm aufzufangen. Вот народ в пустыне, когда они шли, und das Volk in der Wüste, als sie gelaufen sind, они были настолько приземленными, die waren so also zur Erde hingezogen. Их заботы были всегда, где взять мясо. Also die waren nur damit abgemüht, wo sie das Fleisch hernehmen. Где взять воды? Wo werden wir das Wasser hernehmen? Где наша дыня, где наш чеснок? Wo ist unsere Melonen, unser Knoblauch? А что это тут Моисей раскомандовался? Und warum kommandiert jetzt der Mose rum? Понимаете меня, да? Ihr versteht mich. То есть они настолько были увлечены этим, also die waren irgendwie so mitten in diesen Dingen, что они перестали замечать и ценить то, что Бог делал вокруг них. Dass sie aufgehört haben, die Dinge zu merken, zu sehen, was der Herr um sie herum alles getan hat. Они перестали ценить Божьи чудеса. Sie haben auch aufgehört, die Gottes Wunder zu schätzen. Вот Слово Божие говорит, das Wort Gottes sagt, что вера, она приходит от слышания. Der Glaube kommt vom Hören. Слышание от Слова Божия. Das Hören kommt vom Gottes Wort. И это то есть не только, когда ты слушаешь проповеди. Und das ist nicht in Bezug auf, also das geschieht nicht nur dann, wenn du eine Predigt hörst. Это все хорошо, оно созидает твою веру. Ja, das baut dich natürlich auf, deinen Glauben. Но также очень-очень важно. Aber wichtig ist, когда Бог говорит в твою жизнь wenn сам. Der Herr selbst in dein Leben hineinspricht. Сам, лично тебе. Wenn der Herr selbst persönlich in dein Leben hineinspricht. Когда ты слышишь его сам, лично. Wenn du ihn persönlich hören kannst. Вот Иисус говорил. Und der Jesus sagte, кто имеет уши слышать, да слышит. Derjenige, der Ohren hat, soll hören. И вот мы иногда думаем, чтобы услышать Бога. Manchmal denken wir, wenn wir Gott hören wollen, Бог должен громовым голосом проговорить. Muss der Herr so laut wie möglich wie ein Donner zu uns sprechen. Или в ухо тебе прикричать, да? Oder in dein Ohr hinein schreien. Куда пошел? Wo gehst du hin? А ну стоп! Bleib stehen. Нет. Nein. Так не бывает. So wird das nicht passieren. Господь чаще всего говорит в тишине. Oft spricht der Herr in der Stille. Когда ты оставляешь вот эту суету, wenn du die ganze Hektik hinter dir lässt, и он шепчет тебе, und er flüstert in dein Ohr hinein, шепчет тебе слова любви. Er flüstert über seine Liebe zu dir. И ты можешь его слышать, und dann kannst du ihn raushören, когда ты настраиваешься на его волну. Wenn du dich auf seine Welle einstimmst. Когда ты, wenn du, ты, du настраиваешься на его волну, dich auf seine Welle einstimmst. Was это от тебя зависит, а не от него, правда? Also, das hängt von dir ab, nicht von ihm. Конечно, мы можем поплакаться в его жилетку. Natürlich können wir uns bei ihm ausheulen. Мы можем свое сердце перед ним вытряхнуть. Natürlich können wir unser ganzes Herz vor ihm ausschütten. Ты можешь о своих проблемах рассказать. Und du kannst ihm über all deine Probleme erzählen. Это хорошо. Das ist gut. Но когда приходит его присутствие, aber wenn seine Gegenwart kommt, вот это все, оно просто отходит на второй план. All das wird zur Seite geschoben. Тогда остаешься только ты и он. Dann bleibst nur du und er. И даже много слов не надо. Und du musst auch nicht mal viel Worte sprechen. Потому что Дух общается с ним. Der Heilige Geist unterhält sich mit ihm. Дух получает от него жизнь. Der Geist bekommt Leben von ihm. Я не знаю, вот не могу вам объяснить, как это происходит. Ich kann euch nicht erklären, wie das genau passiert. Но если вы это переживете, aber wenn ihr das mal erlebt, вы будете знать, о чем я говорю. Werdet auf jeden Fall wissen, worüber ich rede. Вы будете просто искать этого всегда. Ihr werdet es nach, also ich werde, ihr werdet immer danach suchen. Потому что если ты хотя бы раз в жизни пережил вот это Божье присутствие, wenn du einmal, wenigstens einmal im Leben diese Gegenwart Gottes erlebt hast, если ты побыл в его объятиях, wenn du in seiner Umarmung drin gewesen warst, ты просто становишься зависимым от этого. Dann wirst du süchtig davon. Ты просто ищешь это везде. Dann suchst es überall. Я хочу тебе und ich möchte dir sagen, ты начинаешь во всем видеть Бога. Du fängst an, überall Gott zu sehen. Ты видишь во всем Бога. Du fängst an, überall Gott zu sehen. Mm-hmm. Тебе не надо его долго искать. Und du musst nicht lange nach ihm suchen. Знаете, это огромное наслаждение говорить с Господом. Wisst, das ist ein voller Genuss, ein starker Genuss, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Но гораздо приятнее. Aber viel angenehmer ist, когда он говорит тебе. Wenn er zu dir spricht. Знаете, вот ничего не меняется, когда говорим мы. Also es ändert sich nichts, wenn wir mit ihm sprechen. Но когда он начинает говорить, aber wenn er anfängt zu uns тогда, zu sprechen, тогда все меняется. Verändert sich alles. И даже ты сам меняешься. Du selbst veränderst dich. Вот когда ты говоришь, wenn du sprichst, обычно ничего не происходит. Gewöhnlich passiert nichts. Но Божьи слова, aber Gottes Worte, они приносят жизнь. Sie bringen Leben в тебя, in dich, в твое окружение, in deine Umgebung. И все меняется. Und alles ändert sich. И вы знаете, сила молитвы, und wisst ihr, die Kraft des Gebets, она не в том, чтобы излить свое сердце перед Богом. Besteht nicht darin, dass wir all unser Herz von ihm ausschütten. Это тоже хорошо. Das ist natürlich auch gut. Но вот именно в ожидании его слова. Aber in Erwartung auf sein Wort. Я хочу сделать небольшую пометку. Ich möchte jetzt noch was anmerken. Возможно, ты не всегда сможешь услышать Бога, когда ты этого захочешь. Vielleicht kannst du nicht immer Gottes Stimme hören, wenn du es dann möchtest. Знаете, Господь приходит тогда, когда Он хочет. Also der Herr kommt nur dann, wann er kommen will. То есть Он всегда с тобой рядом. Also ist immer in deiner Nähe. Он всегда к тебе близко. Er ist immer nah zu dir. Но Он открывает свое лицо тогда, когда Он хочет. Aber öffnet sein Angesicht nur dann, wenn er es machen möchte. Вот иногда ты молишься. Manchmal betest du. И ничего не происходит. Passiert aber nichts. И завтра. Und morgen. И послезавтра. Und übermorgen. И послепослезавтра. Und übermorgen. Ты молишься, ничего не происходит. Du betest und es passiert nichts. Думаешь, что я делаю не так? Und du denkst dir, ja, was mache ich alles falsch? Знаешь, что я хочу тебе сказать? Aber weißt du, ich möchte dir eins sagen. Если ты молишься, призываешь Божье имя. Wenn du betest und Gottes Namen anrufst. И если ничего не происходит. Und wenn nichts geschieht. То это не значит, что ты потратил время зря. Dann heißt es nicht, dass du die Zeit einfach so verschwendet ты hast. Ты искал его. Du hast nach ihm gesucht. Ты ждал его. Du hast auf ihn gewartet. Ты сделал то, что ты мог. Du hast alles getan, was и du tun konntest. И вот в один день. Und auf einmal. Вдруг небеса опускаются к тебе. Der Himmel kommt zu dir. И это облако Божьего присутствия. Diese Wolke, seine Gegenwart, die überschwemmt dich. И Бог дает тебе свое слово. Und der Herr gibt dir sein Wort. Если ты ожидаешь его, wenn du auf ihn wartest, ты будешь вознагражден. Wirst du auch belohnt. Сполна. Also im Übel, also всегда. Im, sehr viel, immer. Всегда. Immer. Скажи всегда. Sag immer. Без исключений. Also ohne Ausnahme. Amen. Amen. И вот в 94-м псалме, 7-м стихе написано. In Psalm 95 steht geschrieben. О, если бы вы ныне послушали гласа моего. Гласа его. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand heute, wenn ihr seine Stimme hört. Это значит, что слышание Божьего голоса зависит от нас. Das heißt, Gottes Stimme zu hören, hängt von uns ab. От нашего желания. Von unserem Wunsch. Это значит, что нужно что-то сделать, чтобы его услышать. Das heißt, wir sollen was tun, seine Stimme zu hören. Вот это если. Also dieses wenn. Написано если, видите, also да? Hier steht ja geschrieben, wenn ihr sein. Вторая половина стиха. Also zweite Vers, also zweiter Teil vom Vers. Okay. Это условие. Das ist eine Bedingung. Это условие. Das ist eine Bedingung. И оно звучит так. Und die lautet so. Остановитесь. Bleibt stehen. Утихомирьте свои сердца. Kommt, also bringt eure Herzen zur Ruhe. И послушайте. Und hört zu. Что я хочу вам сказать. Was ich euch sagen möchte. Знаешь, когда ты слышишь Божье слово? Weißt du, wenn du Gottes Wort hörst, когда в твоей жизни есть вот это слышание Бога, wenn in deinem Leben das existiert, dass du Gott hören kannst, есть вот это водительство Божье, dass du die Führung Gottes in deinem Leben hast, вот это делает твою веру живой. Das macht deinen Glauben lebendig. Христианство это не просто одна из религий. Also Christentum ist nicht eine Religion. Когда ты слышишь его слово, wenn du sein Wort hörst, это делает твою веру живой. Das macht deinen Glauben lebendig. И вот это слышание Бога, und dieses Hören von Gott, это один из ключей к победам в христианской жизни. Das ist einer der Schlüssel zum Sieg im christlichen Leben. Поэтому не верьте лжи дьявола. Deswegen glaubt nicht der Lüge des Teufels. Если он будет убеждать вас, что вы не можете слышать Бога. Wenn er euch dazu bringen möchte, dass ihr Gottes Stimme nicht hören könnt. Это абсолютная ложь. Das ist volle Lüge. Потому что дьявол знает, насколько для него опасно, если ты будешь слышать Бога. Weil der Teufel weiß, wie gefährlich es für ihn sein kann, wenn du die Stimme des Herrn hörst. В Иоанна 10 главе 27-28 стих мы читаем. In Johannes 10, 27, 28 können wir lesen. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ты можешь слышать голос Божий. Du kannst Gottes Stimme hören. И вот когда человек, когда ты начинаешь слышать Бога, wenn du anfängst, Gott zu hören, дьявол, он просто знает, что он не сможет тебя больше обмануть. Weiß der Teufel ganz genau, dass er dich nicht mehr belügen kann. Потому что из Божьих уст, weil aus Gottes Mund, его слово, aus deinem Wort, оно приносит истину. Das bringt die Wahrheit. И эта истина, она освобождает. Diese Wahrheit befreit. Вы знаете, мы иногда с одной стороны, вот мы так хотим быть свободными. Wisst ihr, manchmal wollen wir so frei sein. Мы прям готовы бороться за свою свободу. Wir sind auch bereit für unsere Freiheit zu kämpfen. Но Господь что сказал? Aber was hat der Herr gesagt? Что познайте истину. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. И истина сделает вас und свободными. Und die Wahrheit wird euch frei machen. И если Иисус говорит, я освобожу. Jesus sagt, wenn ich euch frei mache, тогда воистину будьте свободными. Dann seid ihr wahrhaftig frei. И вот настоящая свобода. Und die echte Wahrheit. Она приходит только через познание Господа лично. Echte Freiheit kommt nur dann, wenn wir Gott persönlich kennen. Когда ты понимаешь Его волю в отношении твоей жизни. Wenn du seinen Willen verstehst, begreifst, was dein Leben angeht. Когда ты понимаешь свою идентичность. Wenn du deine Identität begreifst. Кто я? Wer du bist. Куда я иду? Wo gehe ich hin? Что со мной будет? Was wird mit ihm, mit что mir geschehen? Мне делать? Was soll ich machen? Понимаете меня? Versteht ihr mich? Господь, он освобождает. Der Herr befreit. И сатана знает. Und der Satan weiß auch ganz насколько genau. Насколько опасно для него, когда человек прилепляется к Господу. Wie gefährlich es für ihn ist, wenn der Herr sich an Gott anklammert. Когда действительно Христос начинает жить в сердце человека. Wenn der Christus anfängt im Herzen eines Menschen zu wohnen. Если Христос станет твоей драгоценностью. Wenn der Christus so etwas Wertvolles in deinem Leben wird. Ну, тогда ты начнешь с ним советоваться. Dann wirst du dich ja mit ihm beratschlagen. Да? Ты будешь спрашивать его совета. Du wirst um seinen Rat fragen. Ты будешь чаще приходить к нему. Du wirst öfter zu ihm hingehen. И вот Смотрите, Галатам апостол Павел написал. In Galater können wir nachlesen, hat Apostel Paulus geschrieben. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Христос живет в тебе. Christus lebt in dir. Христос живет в тебе. Christus lebt in dir. Аминь. Amen. И если ты слышишь Господа, okay. Wenn du Gottes hören kannst, lass uns Gott eine große Ehre geben. Okay. И если Если ты слышишь Господа, wenn du Gott hören kannst, если ты слышишь Его, wenn du ihn hörst, тогда должно прийти решение. Dann soll eine Entscheidung kommen. Господь, я смиряюсь пред Тобой. Also, Herr, ich demütige vor dir. Я хочу быть Тебе послушным. Herr, ich möchte dir gehorsam sein. Потому что если ты будешь слышать его слово, weil wenn du sein Wort hörst, и не будешь послушным, und nicht danach handelst, то ты измучишься. Dann wirst dich nur abmühen. Ты измучишься. Du wirst dich nur, да. Ja, du wirst nur müde sein. Поэтому будьте исполнителями слова, а не слушателями только. Deswegen seid Ausführer des Wortes, nicht nur Zuhörer. Вы знаете, глубокое смирение, wisst ihr, diese tiefe Demut, послушание, im Gehorsam. Они не ищут минимального исполнения. Und das Gehorsam, also das sucht nicht nach minimaler Ausführung, но полного посвящения, sondern die volle Hingabe. Mm-hmm. Вот только в этом случае наш дух будет пламенеть. Nur dann wird unser Geist in Flammen sein, brennen. И мы читаем также Ефесянам, und wir lesen auch aus Epheser, что Господь может сделать несравненно больше, dass der Herr wesentlich mehr tun kann, чем мы помышляем или о чем мечтаем, als wir uns jemals alles vorstellen hätten können. Скажи аминь. Sag Amen. И вот смотри, молитва, schau das Gebet, плюс ожидание, und auch die Erwartung, рождает слово, das bringt das Wort hervor. Слово укрепляет твою веру. Das Wort stärkt deinen Glauben. Твоя вера приводит к сверхъестественной жизни. Dass dein Glaube führt zu einem übernatürlichen Leben. К жизни с избытком. Das Leben im Überfluss. Сверхъестественно. Das Übernatürliche. Это когда тебе было это не свойственно. Das ist dann, wenn es dir eigentlich nicht so für dich üblich war. А теперь стало доступно. Aber jetzt ist es für dich zugänglich geworden. Mm-hmm. И вот псалмопевец говорит: «С Богом моим восхожу на стену». Und der Psalmsänger sagt, also mit meinem Herrn gehe ich auf die Mauer rauf. То есть нет ничего невозможного. Es gibt nichts Unmögliches. Вот, когда Господь говорит, und wenn der Herr spricht, слышание Бога, оно дает нам божественное знание. Also das Hören des Herrn gibt uns die göttliches Wissen, das göttliche Wissen. Кто-то хочет иметь божественное знание. Möchte jemand diese Kenntnisse, göttliche Kenntnisse haben? Вот информация, что мы с ней делаем? Also die Information ist da, aber was machen wir mit der? Можно под завязку наполниться ней. Man kann sich mit Information einfach stopfen. Можно даже разжиреть. Man kann sogar fett werden von der ganzen Information. Перевожу. Возгордиться от всей этой информации. Also einfach stolz sein, weil man so viel Wissen hat. От многочисленных знаний. Also von diesen unzähligen Wissen. Может даже начать попирать или унижать вот этих тощих овец. Und diese magere Schafe fängt man an, dann irgendwie zu belästigen, misszuhandeln. Mm-hmm. Вот такие разжиревшие овцы, они вызывают гнев у Господа. Aber diese fetten Schafe, sie machen den Herrn zornig. Ezekiel, мы читаем. Езекиил, lesen wir. 34:15-18. 34:15-18. Я буду пасти. Прочитай, пожалуйста, ты. Aus 15. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Вы знаете, Бог, Он никогда не дает нам новые знания, чтобы, ну, пощекотать наше самолюбие. Also der Herr wird uns niemals so viel Wissen geben, dass es uns einfach irgendwie gut tut. Чтобы вот нашу копилку пополнить. Dass unser Vorrat voller wird an Wissen. Но Бог, Он все делает с определенной целью. Aber Gott macht immer aus einem bestimmten Grund. Смотрите, Он дал Моисею две скрижали. Also er hat Mose zwei Tafeln gegeben. С десятью заповедями. Mit 10 Geboten. Вот, и сразу же последовали инструкции. Und dann hat er die Anweisung bekommen. И Моисей мог бы сказать. Und der Mose konnte ja sagen. Вот взять эти скрижали, поставить на полочку. Also diese zwei Tafeln stelle ich jetzt auf ein Regal hin. Как сувенирчик такой, да? Wie ein schöner Andenken. И мог бы показывать своим гостям, так скажем. Und dann werde ich das alle, also meinen Gästen zeigen. Вот однажды я встретился с Господом, да. Einmal begegnete ihn den Herrn, ja. Вот прямо на горе Мариам мы с ним встретились. Ja, auf dem Berg Mariam haben wir uns dort begegnet. Вот он дал мне вот эти скрижали, и вот они прямо здесь стоят. Also diese zwei Tafel habe ich dann vom Herrn bekommen und die stehen jetzt genau hier an diesem Platz. Сам он написал и прям лично вручил мне. Der Herr hat es selber reingemeißelt und hat es mir in die Hand gedrückt. Мы иногда так делаем, правда? Manchmal machen wir es ja so. Когда получаем какое-то слово. Wenn wir ein Wort vom Herrn bekommen. Господь сказал, Господь сказал, Господь сказал. Der Herr hat gesagt, der Herr hat gesagt. Господь сказал. Der Herr hat gesagt. А что-то изменилось в твоей жизни от того, что Господь тебе сказал? Hat sich was verändert in deinem Leben, wo du das Wort vom Herrn empfangen hast? Или ты везде просто всовываешь, вот это, мне Господь сказал, мне Господь сказал. Oder rufst es einfach nur so raus, ja, der Herr hat mir ja gesagt, der Herr hat mir ja gesagt. Мы иногда слышим слово, знаете, записываем в книжечку и забываем. Manchmal schreiben wir das Wort auf und dann in ein Buch rein und dann vergessen wir es. Но когда Господь дает откровение, aber wenn der Herr seine Offenbarung an uns gibt, он дает с определенной целью, gibt er uns bestimmt aus einem bestimmten Grund, и в правильное время, und auch zur rechten Zeit, и наша задача, und unsere Aufgabe besteht вот, darin, вот это слово в правильное время употребить, dass wir dieses Wort zur rechten Zeit auch anwenden können, чтобы так, вот только тогда будет плод, und nur dann wird es Frucht bringen, а иначе оно может сгнить как манна, sonst wird es nur verfaulen wie diese Manna. Ну, вы знаете, да, Бог сказал народу, ja, der Herr hat ja seinem Volk gesagt, на рассвете собирайте манну и не оставляйте на следующий день. Beim Sonnenaufgang sollt ihr nach Manna suchen, aufsammeln, aber lass es nicht als Vorrat für den morgigen Tag. Ну, некоторые не захотели послушаться, решили. Manche waren nicht gehorsam. Проверить. Und wollten irgendwie das alles auf die Probe stellen. Насобирали. Sie haben das alles aufgesammelt. А там жуки и черви завелись. Aber dann waren dort Viecher und Käfer, ja, und so weiter. Знаете, у нас так тоже бывает в наших шкафах на кухне, да? Im Schrank bei uns manchmal ist auch in der Küche, manchmal ist es auch so. Если мы прошляпим срок годности крупы. Wenn wir zum Beispiel das Ablaufdatum irgendwie verpassen von irgendeinem Getreide. Там потом начинает моль летать, правда? Da fängt an, die Motten, die Nahrungsmotten zu sammeln. Und потом надо все чистить, весь шкаф перебирать. Dann muss man den ganzen Schrank ausmisten. Поэтому держите свои глаза и уши открытыми. Deswegen halte deine Ohren und deine Augen offen. Иногда Господь посылает нам людей или знаки. Manchmal schickt uns der Herr die Leute, die Menschen dazu oder die Zeichen. Наблюдайте то, что происходит вокруг вас. Schau um dich herum, was alles passiert. Вы знаете, как Мария. Also wie die Maria. И заканчиваю уже. Und ich komme schon zu Ende. Мария слышала слова об Иисусе. Maria hat die Worte von Jesus gehört. И она складывала их в своем сердце. Über Jesus und dann hat sie das alles in ihr Herz aufgenommen. И она их складывала не для того, чтобы потом мемуары написать. Und sie hat diese Worte nicht dafür dann genutzt, dass sie irgendwelche Biografien schreibt. Она наблюдала вот эти знаки. Also sie hat nach diesen Zeichen gesucht oder sie gesehen, когда придет beobachtet, время для их исполнения. Dass die Zeit kommt, damit diese Zeichen in Erfüllung gehen. Она молилась об этом. Und sie hat darüber auch gebetet. И поэтому вот эти слова, und deswegen diese Worte, они помогли ей пережить ужасную смерть ее сына. Sie hat diese Worte haben ihr auch geholfen, dass sie den Tod des Sohnes übersteht. И она не сломалась. Und sie ist nicht zerbrochen. Она не разочаровалась в Боге. Sie war nicht in Gott enttäuscht. И вместе с другими учениками ожидала развития событий. Mit allen anderen Jüngern hat sie auf die, also hat sie die Entwicklung der Werke erwartet. И вместе с другими она получила крещение Духом Святым. Mit anderen hat sie auch die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Мы можем поучиться у нее. Wir können von ihr lernen. Она не просто слышала. Sie hat nicht einfach gehört. Не просто слушала, она слышала это своим сердцем. Sie hat nicht einfach so zugehört, sondern sie hat das mit dem Herzen gehört. И запоминала. Und dann hat sie es auch eingeprägt. И вот заключение я скажу. Und zum Schluss möchte ich noch sagen. Знаешь, небеса. Die Himmel. Это не просто где-то там, когда-то там. Also die Himmel sind nicht nur irgendwo, irgendwann. Небеса, они могут уже быть здесь, с тобой сейчас, der на Himmel земле. Kann bereits jetzt mit dir sein, hier auf der Erde. Царство Божие может уже быть сейчас в твоей жизни. Und das Reich Gottes kann auch jetzt in deinem Leben sein. И не нужно ждать, когда оно придет к тебе. Man soll auch nicht darauf warten, ja, bis es kommt zu dir. Ты создан для небес. Du bist für den Himmel geschaffen. Ты создан для общения с небесным Отцом. Du bist für die Gemeinschaft mit dem Herrn geschaffen. Так общайся уже сейчас. Ja, dann hab doch Gemeinschaft jetzt mit ihm. Общайся сейчас. Dann hab doch Gemeinschaft jetzt mit ihm. Это от тебя зависит. Das hängt auch von dir ab. И пусть нам Господь поможет всегда иметь его перед своими глазами. Der Herr soll uns helfen, dass wir ihn immer vor unseren Augen haben. Мечтай о небесах. Träume über die Himmel. Жди вот этой встречи. Und warte auf diese Begegnung. Когда ты придешь туда. Wenn du dahin kommst. Чтобы уже лицом к лицу. Dass du dann von Angesicht zu Angesicht его, ihn sehen kannst. Когда ты ждешь встречи с кем-то знакомым, wenn du auf ein Treffen mit deinem Bekannten wartest, это совсем не то, что если ты собираешься встретиться с незнакомым человеком, например, правда? Das ist immer was anderes, als du auf ein Treffen mit einem Unbekannten wartest. Поэтому сделай Господа уже сейчас твоим другом. Deswegen mach den Herrn jetzt schon zu deinem Freund.